dem Biest sein Akro, wenn's drauf ankommt, ist noch schneller. Nach oben wie Street Hawks Hypertrust. Hab durch mein Akro für euch drei das Karma, als ob sei ich im Knast. Wartet nur auf Weihnachten, dann kommt das Akro. Biest vorbei, für eure Bitches. Ein Advent, Advent, die Pussy brennt. Geiles Lil Wayne, Gay und El Chico. Kommt ruhig mit eurer Playboy-Bunny-Truppe vorbei. Lachflash, das Biest bezahlt nur mit Cash. Denn es steht schon offen für euch, HIV-Säue. Ihr drei habt kein Stolz oder Treue. Euer Vergnügungspark, am Ende gibt's für euch im Kampf den Agro-Sarg. Geiles Lil Wayne, Gay und El Chico. Ihr werdet niemals haben, mein Fan. Ich komme immer wieder nach Lust und Laune. Ihr drei seid die Pflaume. Als Hollow Man, Jungs, unsichtbare Gefahr. Euer First Knockout ist schon ganz nah. Und wenn ihr drei denkt, ich bin der Dumme, brauche ich im Kampf keine Wumme. Das Biest hat die Summe. Denn Love is Pain and Pain is a Game. Awkward Bitches und Fame. Sky is Lil Wayne, Gay und El Chico, ihr drei. Seid in Akkus, leben nur Hänsel und Gretel, Sex mit der Flex. Das Biest macht mit euren Bitches zu jeder Zeit Sex. Im Bett bin ich der wahre Mad Max. Mein Haustier wie ein Stier, T-Rex, trage Rolex. Das Biest ist Allrounder, hab die beste Note. Ich komm vorbei, Bad News, Bitches, euer Todesbote. Ich werde alles überwinden, ich werde euch drei in der Hölle finden, mein Stolz im Himmel. Ihr drei habt auf eurem Schwanz Schimmel. Ihr drei seid wie Pumuckel, ich bin euer Meister Eder. Ich verpass euch drei, eurem Körper ein paar fette Katheter, ihr feige Mörder. Trotzdem das Einzige, was in Akkuschloss Wolfenstein mit meiner Sektentruppe bereitsteht, ist für euch drei ein vergifteter Apfel, den ihr drei essen tut. Das Akkubis vererbt euch das Sterben. Euer Stolz ist so ehrenlos wie Judas. Warum? Wegen eurem ehrenlosen Hass. Das Akkubis trinkt mit Gott ein ganzes Fass bitter im Bit. Und guck da, ich schaff dem Rap-Geschäft den nächsten Schritt. Für euch drei gibt's den Arschtritt. T-Rex hatte in der Schule schon immer eine 6. Ich scheiß drauf, Bitches, lauf. Ihr seid die Schande. Ich bleib Halunkenbande. Ich musste nie auf Sex verzichten. Ich werde niemals den Streit schlichten. Ich spiele mit eurem Leben ein unendliches Labyrinth. Wart schon ehrenlos als Kind, ich geb's euch drei fett. Bin schärfer wie der Rasierer von Gillette. Das Biest ist scharf wie die Klinge von Gillette. Merkt ihr das, Netty Net? Ich hab für euch die beste Strategie, braucht keine Magie.